Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 1 bis 2. Dies ist eine Offenbarung von Jesus Christus, die ihm Gott gegeben hat, um seinen Dienern die Ereignisse, die in Kürze eintreten, bekannt zu machen. Ein Engel wurde gesandt, der sie Johannes, dem Diener Gottes, verkündete. Johannes hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus und alles, was er sah, bezeugt. Gott segne dieses Wort. Das Zeugnis bezeugt. In diesem Bibeltext aus der Offenbarung lernen wir mehr über das Zeugnis bzw. Zeugnisse. Und was es denn bedeutet, zu bezeugen. Und hier hat eben der Apostel Johannes gleich bestätigt, dass er ein Zeuge ist dessen, was Jesus Christus bezeugt, hier in der Offenbarung. Und worauf es hier ankommt, ist zu verstehen, dass die Offenbarung nichts zu tun hat mit die Zukunft vorherzusagen, Wahrsagerei zu betreiben oder irgendwie jegliches sowas zu tun. Ganz im Gegenteil, also davon, die Bibel warnt uns davor, das zu tun. Die Offenbarung ist dazu nicht da und da ist auch nicht dazu ausgelegt, das zu tun. Und Gott verbietet uns das sogar, also Wahrsagerei und Zukunftsvorhersagen zu treffen. Worauf es ankommt in der Offenbarung ist, obwohl manche Prophezeiung, zum Beispiel der jüngste Tag, noch nicht eingetreten ist, aber dargestellt wird, ist an verschiedenen Stellen, insbesondere im letzten Kapitel 21 und 22, ist letztendlich, worauf es ankommt, auf unser Zeugnis, also unsere Zeugenaussage. Und die Offenbarung, ich ermutige euch, geht mal rein ins erste Kapitel und lest dann auch mal Kapitel 2 und 3 weiter. Darauf kommt es an, denn hier gibt Jesus Christus den Kirchengemeinden zu der Zeit, die sieben Gemeinden, die hier angesprochen sind, sozusagen ein Zeugnis, wirklich mit einer Benotung in dem Sinne, jetzt ohne Noten, aber es geht darum, dass die Glaubensbrüder und Glaubensschwestern zu der Zeit, jetzt wie im zweiten und dritten Kapitel, umgeben waren vom Bösen und in Gefahr geraten sind. Nicht alle, aber die meisten Kirchengemeinden dort, die Gemeinden, Glaubensgemeinden, einen Kompromiss einzugehen und Jesus Christus zu verneinen sogar. Ja, also darauf kommt es an. Und die Bestätigung, also dass wir eben das Zeugnis Christus haben, ist wichtig zu verstehen, sogar auch heute, denn wir als Christen haben eben auch, laufen auch manchmal die Gefahr oder oft unsere Hoffnung und unsere irdische Sicherheit in Idole zu platzieren, zum Beispiel Götzenbilder, ja, in Macht, Reichtum, Sachen, Dinge, Beziehungen, was auch immer, außerhalb von Jesus Christus. Und das ist die Gefahr, die Glaubensgemeinden, also Kirche sind die Menschen, ja, die eine Gemeinde zusammenfügen. Also Menschen als reuige Sünder, die zusammenkommen, als Mann und Frau und die nicht nur Ehrfurcht vor Christus haben, aber eine persönliche Beziehung mit ihm eingehen. Und unser Jesus Christus ist hier besorgt, ganz besonders auf den Zustand, dass seine persönliche Beziehung mit den Menschen in den Gemeinden in Gefahr steht, auseinandergenommen zu werden. Beziehungsweise, dass der Satan, der Teufel, versucht, die Menschen von Christus abzuwenden. Durch Dinge, Idole und was auch immer. Und das ist auch heute noch genau dasselbe, genauso zutreffend. Und wir tun gut daran, uns das zu Herzen zu nehmen und dass unser Zeugnis, also unsere Zeugenaussage, ja, zu Christus, wenn wir anderen Menschen von Christus erzählen, dass das nicht unterminiert wird oder dass wir da Kompromisse eingehen oder ja, dann gibt es manchmal auch Leute, die so tun, als seien sie Christen, aber Wort und Tat sind auch sehr unterschiedlich und das drückt sich dann nicht aus. Ja, an den Werken sollen wir sie erkennen. Und geht noch mal rein hierzu, was nun also Zeugnisse und Zeugenaussagen und Sachen zu bezeugen anbelangt, in das Johannesevangelium. Johannes ist dann Kapitel 20, Vers 30 bis 31. Lest das mal selber durch. Johannes Kapitel 20, Vers 30 bis 31. Und im Kapitel 21, also Johannes Kapitel 21, Vers 24. Ich lese aus der Lutherbibel 1984. Dies ist der Jünger, der dies alles bezeugt und aufgeschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Gott segne dieses Wort. Hier haben wir also direkt das Zeugnis, auch wenn er jetzt Johannes sich nicht selber hier offenbart, ist es hier Johannes, der spricht und seine Zeugenaussage macht. Und das ist wichtig, denn wir haben sozusagen hier Johannes als Augenzeugen, der das alles miterlebt hat. Ich habe euch den anderen Bibelvers gegeben, nochmal Kapitel 20, Vers 30 bis 31, was Jesus Christus alles getan hat. Und Johannes war eben also auch dabei, als Christus gekreuzigt wurde und gestorben ist, und aber eben auch dann hat seine Christus Wiederauferstehung miterlebt. Und das ist ganz, ganz entscheidend und wichtig, und dann auch im Zusammenhang mit der Offenbarung zu sehen. Nochmals bestätigt Johannes hier sein Zeugnis, ja, und ihr erinnert euch, als Christus getauft wird durch Johannes den Täufer, da haben wir eben die Zeugenaussage auch von Gott. Und auf dem Weg zum Kreuz ist also entscheidend, dass ihr auch nochmal reingeht ins Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 28 bis 36. Also Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 28 bis 36, die Verklärung nennt sich das, die Verklärung Christus. Und da haben wir eben die Zeugenaussage, da haben wir Jesus Christus als Zeugen, wir haben die menschlichen Zeugen, nämlich Johannes, Jakobus und Petrus zusammen bei der Verklärung und Gott selber, der dann spricht, die Stimme Gottes ist da. Und da hat eben Gott selber bezeugt, dass dies eben, dass Gott Mensch geworden ist, ja, und das ist das Entscheidende, darauf kommt es an. Und das ist in der Verklärung, ja, also geht da nochmal rein, schaut die verschiedenen Zeugnisse und Zeugenaussagen an. Und was es damit auf sich hat, ist, die gesamte Bibel, das Alte Testament, also Testament ist also das alte Zeugnis, das neue Testament, das neue Zeugnis, ist somit vereinheitlicht in einer Weise, die einzigartig ist, aber doch immer wieder auf Jesus Christus zeigt. Und darauf kommt es an. Und auch hier in der Offenbarung zu verstehen, dass es hier um die Kirchen geht und nicht um, gut, da sind viele Symbole und Sachen aus dem Alten Testament, Textstellen aus dem Buch Daniel und Hesekiel zum Beispiel und auch aus anderen Stellen. Darauf kommt es aber nicht an. Es kommt darauf an zu verstehen, dass es um das Zeugnis der Glaubensgemeinde geht, der Menschen und genauso auch für uns heute, dass wir in unserem Zeugnis keine Zugeständnisse machen, also dass wir nicht Kompromisse eingehen mit der Welt. Und deswegen sage ich ja immer, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Geht rein, lest all dieses selber, vor allem in den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und da haben wir dann eben die Zeugenaussagen, ja, zusammengefasst. Interessanterweise ist natürlich, sind Markus und Lukas keine Augenzeugen gewesen, als Christus selber vor Ort war, als Gott im Fleische. Das waren Matthäus und Johannes. Aber was entscheidend ist, dass wir zwei Augenzeugen haben und zwei Nicht-Augenzeugen. Und Markus und Lukas haben also Material zusammengetragen in einer Weise, wenn eine Sache sich widersprechen würde mit den Zeugen aus erster Hand, Matthäus und Johannes, dann wäre die ganze Bibel falsch und wäre also quasi ohne Wert. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt zwar Leute, die versuchen zu sagen, dieses und das passt nicht zusammen, aber das ist falsch. Es darf kein Fehler eintreten, denn sonst hätten wir nicht gottgegebenes Wort. Und das ist etwas, wo viele dann sagen, ach ja, nee, ja, vielleicht. Aber manche Menschen haben nicht genau nachgeguckt. Und das ist einzigartig. Also, das Zeugnis bezeugt hier und wir haben also die Zeugenaussagen und wir haben Gottes Wort hier für uns als Geschenk und darauf kommt es an. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für dein Zeugnis. Du bist Mensch geworden und für uns gestorben am Kreuz und hast uns dein Wort gegeben. Und wir danken dir in der Offenbarung, wie du uns dich selber dargestellt hast. Und du lädst uns ein, zu dir zu kommen und dass wir uns dir unterordnen, als reue Sünder zu dir kommen. Und wir beten, dass wir in unserer persönlichen Beziehung zu dir wachsen, in und durch dein Wort, tagtäglich. Darauf kommt es an und wir danken dir für dein Wort. Du bist das Wort, das ewige Wort. Und wir sind so dankbar, dass du all das für uns möglich gemacht hast, dass wir die Bibel haben und dass wir tagtäglich in dein Wort gehen können. Und in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen können, in und durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Wir danken dir und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.